Okay, von mir Ben. aus können wir loslegen. Hallo, guten Tag. Mein Guten Name Tag. ist Enes Ertürk und ich bin zuständiger Arzt für Sie in dieser Station. Ich würde gerne heute mit Ihnen eine Anamnese-Gespräch oder Diagnosegespräch durchführen. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ist es in Ja. Ordnung für Sie? Ja, das ist schon okay, ja. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Frank Villas. Frank Vilas. Können Sie mir bitte Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Franck Frank und der Familienname ist Villas, Willers. Okay. Frau Vilas, ja? Herr, bin ein Mann. Wie? Frank ist ein Männername. Ach, Entschuldigung. Herr Vilas. Vilas. Willers, ja. Okay. Herr Vilas, wie alt sind Sie? Ich bin 41 Jahre alt. 41 Jahre alt. Wann sind Sie geboren? Am 2.2.82. Zweiten? Nochmal Am bitte. Aha. 2. Februar 82. Okay. 82. Wie schwer sind Sie? 94 Kilo. 94. Fast 95. Und wie groß sind Sie? 1,84. 1,84 groß. Okay. Herr Wilatz, was kann ich für Sie tun? Ja, also wissen Sie, ich wäre normalerweise ja nicht gekommen, aber puh, ich habe seit 2 Stunden hat es angefangen, habe ich solche komischen Schmerzen hier oben so in der Brust, so hinterm Brustbein. Und das sind ganz schreckliche Schmerzen und ich habe so ein enge Gefühl in der Brust und beim Einatmen wird es immer noch schlechter. Und ich habe gar nichts gemacht. Also ich kenne das wohl so aus dem ganzen letzten Jahr. Da habe ich das immer mal gehabt, wenn ich wirklich Stress hatte oder wenn ich mich sehr angestrengt habe, wenn ich was Schweres getragen habe oder wenn ich eine Treppe hochgelaufen bin. Aber jetzt ist es eigentlich so am Feierabend gekommen. Und puh, das sind solche Schmerzen, das macht mir richtig ein bisschen Angst. Verstehe. Mir ist auch schlecht, muss ich sagen. Okay, fühlen Sie sich Druckgefühl Ja, ich hinter? habe ein starkes und so ein enge Gefühl in der Brust, ja. Okay, Herr Villas, muss ich jetzt unser Gespräch unterbrechen und dann Ihre Vitalparameter durchführen? Und ja, ich muss zuerst Ihre Blutdruck und Blutzuckerspiegel und Puls und Sauerstoff im Blut messen. Ja, das kann ich gut verstehen. Okay, das Okay. haben Sie jetzt gemacht. Ich. Und dann, es wäre schön, wenn ich auch ein EKG schreiben würde. Ja, Ja. klar. Können Das machen wir wir? jetzt alles, ne? Und Sie sehen, Okay. dass ich also jetzt wieder lebe. Okay, dann können wir weitermachen, Dann ja? können wir jetzt weitermachen, genau. Okay. Herr Willatz, Sie haben komische Schmerzen in der Brustbein, haben Sie gesagt, und Atemnot. Aber Sie haben gesagt, Sie haben ähnliche Beschwerden früher gehabt, aber jetzt Ja, jetzt kam das so ganz plötzlich. plötzlich. Das kam ohne, dass ich mich irgendwie angestrengt habe. Und ja, eigentlich so nach der Arbeit. Und eigentlich war ich schon zu Hause und ich habe jetzt nicht irgendwie im Garten gearbeitet oder so. Okay, verstehe. Und ja, und deswegen habe ich gedacht, ich muss mal schnell hier zu Ihnen kommen. Okay, alles klar. Lustig begonnen. Okay. durchgeführt. Und sind die Schmerzen dauerhaft oder vorübergehend? Also jetzt sind sie schon ein bisschen besser. Also am Anfang war das wirklich ziemlich, ziemlich heftig, die Schmerzen. Jetzt sind sie noch da, aber nicht so schlimm. Wie gesagt, beim Einatmen ist es eigentlich besonders unangenehm. Und ja, jetzt ist halt so, dass mir auch schlecht ist und dass ich das Gefühl habe, so, puh, das Herz klopft ganz schnell. Es klopft. Das Es klopft. Ganz schnell. Okay. Herr Vilas, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leicht und 10 unerträglich entspricht. Also am Anfang waren die sicherlich so bei 6 oder so. Jetzt sind sie vielleicht so zwischen 3 und 4. Okay. Am Anfang 6, aber jetzt 3 und 4. Okay. Bei Anfang Also ich sechs. kann das jetzt wohl aushalten, aber es ist halt so ein bisschen diese Angst, die jetzt da so bei mir mitspielt, ne? Das verstehe ich gut. Okay. Okay. Und strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Zum Beispiel Ja, ich habe das gemerkt, dass das links, so in den linker. linken Arm Ah, reingestrahlt hat, ja. okay. Strahlen in den linken Arm. Okay. Und Herr Willers, gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ja, wie gesagt, sonst war das immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, wenn ich mich also sehr angestrengt habe. Aber jetzt kann ich das eigentlich nicht sagen. Ich habe jetzt nichts gemacht, deswegen wundert Verstehe. mich das so sehr, dass es mir jetzt mit einmal so, puh, so schlecht geht, ne? Okay. Und dann gibt es etwas, das die Schmerzen das lindert oder verschlimmert. Also kann ich jetzt nicht so richtig sagen. So mit der Zeit sind die Schmerzen ein bisschen weniger geworden und normalerweise hört es eigentlich so. Spätestens nach einer halben Stunde hört es auf, aber jetzt hat es eben nicht aufgehört, sondern war eigentlich immer noch da. Und Okay. deshalb, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Okay. Okay. Und leiden Sie unter Husten? Ja, ich habe aber schon seit langer Zeit eigentlich so einen chronischen Husten. Ich nehme oft, wenn es so ganz unangenehm wird mit dem Husten, nehme ich ACC ein. Das ist so schon mein Dauerbegleiter eigentlich. Verstehe. Aber eigentlich, jetzt ist der Husten nicht schlimmer als sonst, würde ich sagen. Okay. Und ist Ihre Husten auch mit Auswurf oder trocken? Der ist eigentlich eher so trocken. Trocken. Haben Sie schon einmal unter kurzatmig gelitten? Unter Kurzatmigkeit, Ja, naja, klar. oder Atemnot oder Unteratmung. Atemnot. Ja, also direkte Atemnot, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss so japsen, das habe ich nicht gehabt, nein. Okay. Und aber die Atemnot hat gerade angefangen, oder? Ja, Seit das zwei war Stunden. vor 2 Stunden, genau. Ja, Aber also. bevor haben Sie, okay. Ja. Also da hatte ich eben dieses Gefühl, dass es beim Einatmen diese Schmerzen schlechter sind, ne? Okay. Okay. Okay. Okay, alles klar. Herr Willertz, fühlen Sie sich fiebrig? Fühlen Sie sich fiebrig? Nee, das eigentlich nicht, würde ich nicht sagen. Nicht. Okay, Aber fühlen Sie sich fiebrig? als es losging, hatte ich das Gefühl, dass ich mit einmal so einen Schweißausbruch kriege, ja. Das habe ich gemerkt, aber eigentlich so vom Kopf her fiebrig oder so fühle ich mich nicht. Haben Sie schon einmal das Fieber gemessen? Habe ich nicht gemessen, nee. Okay. Leiden Sie unter Nachtschweiß? Ne, Oder normalerweise nicht. haben Wie Sie gesagt, nur quasi vorhin Nachtschweiß? zu Beginn hatte ich das einmal als diese als das so losging, da hatte ich das Gefühl mit einmal, dass ich so einen Schweißausbruch habe. Okay. Okay. Ihnen übel oder schwindelig? Übel ist mir, ja, also schlecht ist mir, ja. Schwindelig würde ich Überall. jetzt nicht sagen, aber Seit ich wann? habe so das Gefühl, also essen könnte ich jetzt nichts, ne? Okay. Ist Ihnen übel? Bekannt schwierig. Und ich würde Sie jetzt fragen, wenn Ihnen übel war, müssten Sie sich übergeben? Oder haben Sie Nein, nein, schon nein, ein nein, nein. Erbrechen kein musste ich nicht. Erbrechen? Nein, zum Glück Kein nicht. Erbrechen. Okay. Alles klar. Und okay. Ich habe jetzt Fragen, ich müsste jetzt fragen, treten beim Stuhlgang oder Wasserlassen Schwierigkeiten auf? Nein, in meinem Alter, ich bitte Sie. Nein, nein, nee, normalerweise ist da alles in Ordnung. Okay. Okay. Okay. Fällt Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas, das es wichtig sein könnte. Also ich habe Ihnen ja eigentlich alles erzählt, was jetzt mit meinem Okay. Mit der Geschichte war. Ich wüsste nicht, was ich Ihnen da noch erzählen könnte. Okay, alles klar. Alles klar. Und auch, haben Sie in letzter Zeit stark abgenommen oder zugenommen? Nee, Nee. also leider nicht abgenommen, aber zugenommen auch nicht, nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, normalerweise ist er gut, aber Ja. heute jetzt eher nicht, ja. Okay. Heute leiden Sie unter Appetitlosigkeit. Ja, Ja? also heute ist mir einfach schlecht und jetzt würde ich nicht auf die Idee kommen, was zu essen, ja. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie haben Schwierigkeiten, einzuschlafen, oder? Nee. Nee, oder haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Nee, ich kann normalerweise gut schlafen, ja. Manchmal, wenn es Stress gibt bei der Arbeit, schlafe ich nicht so gut ein. Dann arbeitet das nachts noch im Kopf so ein bisschen, oder? Okay, verstehe. Aber normalerweise würde ich sagen, kann ich ganz gut schlafen. Wegen Stress können Sie manchmal nicht gut schlafen, ja? Okay. Okay. Okay, Herr Villas, sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Naja, so viel ich weiß, gibt es keine Allergien. Da ist noch nie was aufgefallen. Okay. Und gibt es Medikamente, gegen die Sie allergisch sind? Also, Nee. da ist bisher Keine. noch nie was bemerkt Keine. worden. Ich habe noch nie eine Allergie gehabt auf Tabletten oder so. Okay, alles klar. So. Herr Villas, rauchen Sie? Ja. Also, wie viel Zigarette rauchen Sie pro Tag? Ja, also früher habe ich eigentlich sehr mäßig geraucht. So die ersten 20 Jahre, ja, konnte ich so mit einem Päckchen über 2 Tage hinkommen. Aber ja, seit meiner Scheidung und seit ein bisschen mehr Stress bei der Arbeit ist, rauche ich ein Päckchen am Tag, würde ich sagen. Das ist so seit 3 Jahren. Eine Schachtel im Tag, pro Tag. Okay. Sie rauchen seit 20 Jahren oder mit 20 Lebensjahr? Nein, ich rauche, ich habe 20 Jahre lang habe ich ungefähr eine halbe Schachtel geraucht am Tag und seit 3 Jahren rauche ich eine Schachtel am Tag. Okay. Also seit 23 Jahren. Okay. Aber trinken Sie Alkohol? Ja, am Wochenende trinke ich mal ein paar Flaschen Bier oder auch mal einen Wein, je nachdem, wenn es Am Anlass Wochenende, gibt, ja. wie viel Gläser trinken Sie Alkohol? Naja, also am Wochenende trinke ich schon so 3, 4 Flaschen Bier. Unter der Ja. Woche meistens eher nicht, nee. Okay. Am Wochenende trinken Sie 3 Flaschen Bier. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich auf. Persönlich darf ich fragen, ob Sie Drogen nehmen? Drogen? Drogen, Nein, ja. nee, das kann ich mir nun wirklich nicht erlauben bei meinem Beruf. Nein, nein, Okay, nein. klar. Alles klar. Okay. Jetzt, Herr Bilas, würde ich nach Ihre Vorgeschichte fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Krankheit, Bluthochdruck Nee, sowas habe ich alles und nicht. Wie so gesagt, weiter? dieser Husten, den ich seit 20 Jahren habe, da, das hängt wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Rauchen auch zusammen. Ja. Und wie gesagt, dann nehme ich dann ACC, wenn es nicht mehr so gut ist, ne? Okay. Aber sonst habe ich eigentlich nichts. Okay. Und litten Sie okay. Okay, wurden Sie schon einmal operiert? Oh ja, ich hatte mal eine Unterschenkel-Operation, Unterschenkel. weil ich mir da das Bein gebrochen habe. Und das ist aber jetzt schon lange her, das ist schon vor 15 Jahren gewesen. Und Entschuldigung, wann würden Sie operiert? das ist vor 15 Jahren. Vor 50 Jahren, okay. Gibt es noch andere Wie Operationen? sonst bin ich noch nie operiert worden. Okay, alles klar. Nun möchte ich Sie nach Ihrer Familienvorgeschichte fragen. Leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Mutter lebt noch, aber mein Vater, der ist wirklich sehr früh verstorben. Der Ah, es tut mir sehr leid. hatte einen Herzinfarkt mit 65 und das ist jetzt so 5 Jahre her. Dann ist der relativ plötzlich verstorben, ja. Es tut mir sehr leid. Darf ich Sie fragen, Ihre Vater an Herzinfarkt gestorben ist, oder? Der ist an einem Herzinfarkt gestorben, ja. Okay. Und leidet Ihre Mutter an irgendeinen Erkrankungen? Ja, die hat so Gelenkprobleme, die hat so eine rheumatische Arthritis. Rheumatische Arthritis. Rheumatische Arthritis. Okay. Okay, alles klar. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja. Ja, ich Gegen nehme nur, wie gesagt, bei Bedarf nehme ich ACC gegen diesen Husten. Aber Husten. sonst, dass ich regelmäßig, was weiß ich, wenn ich mal Kopfschmerzen habe oder so, dann nehme ich mal Aspirin, aber sonst nehme ich nichts ein. Okay. Gegen Husten nehmen Sie Arzneimittel. Und okay. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Speditionskaufmann. Entschuldigung. Speditionskaufmann bin ich. Okay. Okay, sind Sie verheiratet? Nee, ich sagte ja schon, ich bin geschieden Geschieden. und Haben Sie Kinder? ja, eine Tochter, die lebt auch bei mir. Okay. Meine Tochter lebt bei Ihnen. Okay. Okay. Okay. Herr Lass, ja. Ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, das Sie mir sagen möchten? Nee, also jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Sie haben ja so Ja. viel gefragt und ich habe Ihnen so viel erzählt und puh, das Einzige, was jetzt Okay, eigentlich ist, danke dass Ihnen. ich möchte gerne wissen, muss ich jetzt hier im Krankenhaus bleiben? Dann müsste ich mal bei meiner Tochter anrufen, Ja, dass die sich jetzt. keine Sorgen macht. Und dann muss ich vielleicht auch gucken, dass die irgendwie ein bisschen versorgt ist. Aber sonst, Ich verstehe Ihre so, ja, Sorge. wie machen wir jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Ja, ich verstehe Ihre Sorge. Nun würde ich Sie über die weiteren Schritte informieren. Erstmal, also, wegen Ihrer Beschwerden müssen Sie bei uns bleiben. Und danach jetzt möchte ich körperliche Untersuchung machen, damit ich meine Verdachtsdiagnose bestätigen kann. Und danach möchte ich Ihre Herz und Lungen abhören. Und danach nehme ich Ihren Blut ab. Und danach kann ich worunter Sie leiden, woran Sie leiden. Und ja, auch wir haben schon EKG geschrieben. Ja. Okay, gut. Dann warte ich jetzt hier, bis Sie wieder Zeit haben für mich, ne? Okay. Okay. Danke. Haben Kolleginnen Danke und für Ihre Kollegen eine Mitarbeit. Frage? Danke. Haben Sie etwas dagegen eingenommen? Ah, gute Frage. Nein, hat er nicht. Der hat irgendwie so viel Sorge gehabt, dass er gleich in die Klinik gekommen ist. Hallo, Sie haben gesagt, früher hatten Sie ähnliche Beschwerden. Könnten Sie uns sagen, wie viel dauert diese Beschwerden? Ja, diese habe ich gesagt, längstens 30 Minuten. Ja, okay. Aber also eher kürzer, ne? Und deswegen ist er jetzt auch in Sorge, weil das jetzt länger dauert. Waren Sie beim Arzt wegen dieser ähnlichen Beschwerden früher? Nee, ich hab's nicht so mit den Ärzten, ne? Das merken Sie schon. Nein, er ist nicht beim Hausarzt gewesen. Könnten Sie bitte wiederholen, wie waren Ihre früheren Endlichen in Bezug auf Dauerhäufigkeit und Schweregrad? Ja, also er hat das bei Belastung schon mal gehabt, dass er so ein bisschen Schmerzen hatte und so ein Engegefühl. Aber das war eben immer nach kurzer Zeit wieder weg und es war nicht so heftig. Haben Sie Sodbrennen oder Sauerstoff? Außen. Nö, das hat er eigentlich nicht. Ich denke, alle Fragen gestellt. Können wir als Herzgeschichte anfangen? Weil es war erst Anamnese und das Stress hat. Und Aber er hat es doch gut gemacht. Also ja, bisher ist das aber doch super gelaufen. es war schon. Ja, jetzt gucken wir. Die Hürde ist ja eigentlich das Arzt-Arzt-Gespräch. Anamnese ist ja eigentlich immer gut. Und jetzt kommt das Arzt-Arzt-Gespräch. Ja, unsere Patient hat Düsseldorf-Falle. Hat was? Düsseldorf-Falle, dieser Fall. Florian Wilms, das heißt. Ja, natürlich. Ja. Naja. Ja, Sie kennen sie alle. Ja. Dr. Gündüz kennt Drei sie alle. Jahre, 3 Jahre lang zusammen Ja, haben wir gearbeitet. ich hab gerade geguckt. Den habe ich das erste Mal Juni 22 gemacht. Ja. Juni 22. Na gut. Können wir als das Gespräch anfangen, Enes? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Na gut, Ja. kein Problem. Ich denke, Okay. Ja. ja, ich Okay, höre. ja. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Dr. Ertürk. Wenn Sie Zeit hätten, würde ich gerne einen neuen Patienten vorstellen. Ja, klar. Wen haben Sie denn gesehen? Okay. Ja. Frank Wilatz, er ist 41 Jahre alt und ist 94 Kilo schwer und 1,84 Meter groß. Er stellte bei uns wegen seit 2 Stunden bestechende, aufgetretene, komische Hinterbrustschmerzen vor und dabei fühle er sich enge gefühlt hinter Brustbein. Und für kurze Zeit habe er unter Atemnot gelitten und die Beschwerden. Herr Doktor, sagen Sie mir einmal den Fachbegriff für diese Schmerzen. Ja. Angina pectoris. Wo sind die lokalisiert? Brustbein, hinter dem Brustbein. Ja, was? Wie sagen wir dazu? Wie heißt das Brustbein? Retrosternal Schmerz. Sternum. Retrosternale Schmerzen, ja. Genau. Retrosternal Schmerzen. Aufgeregt. Deswegen. Retrosternale Schmerzen. Ja, Ja? retrosternale Okay. Schmerzen vor. Und für kurze Zeit habe er unter Atemnot gelitten. Und die Beschwerden seien plötzlich aufgetreten, nach der Arbeit aufgetreten und ungefähr 30 Minuten gedauert, ja? Na, Früher haben okay. Sie 30 Nein, Minuten früher. gelöst, jetzt sind Sie seit 2 Stunden. Früher, ja, ja, genau. Mehr als 2 Stunden gedauert. Und normalerweise leide er bei Stress ähnliche Beschwerden und ähnliche Schmerzen oder ähnliche Beschwerden leide er. Diese Schmerzen sei belastungsabhängig. Wenn er anstrengend sei, Wenn er sich anstrengt. wenn er anstrengend sei oder ist, tritt diese Beschwerden auf. Und am Anfang diese Schmerzen seien heftig, aber im Laufe der Zeit verbessert. Und am Anfang und dem Patienten zufolge liegen die Schmerzen am Anfang auf einer Schmerzskala bei 6, aber jetzt bei 2 oder 3. Bei 2 bis 3. Und die Schmerzen strahlen im linken Arm aus, In den linken Arm. in den linken Arm aus. Und ja, und auch, ja, und er berichtete, dass er seit länger Zeit unter chronischen Husten leide. Und aber er sagt, er fügte hinzu, dass er früher kein Atemnot gehabt habe oder gelitten habe. Und die Fragen nach Fieber, Erbrechen und Erbrechen und Gewichtnahme oder Gewichtsverlust wurden verneint, aber er gab an, unter Übelkeit zu leiden. Immer oder nur jetzt? Jetzt und unter Übelkeit leiden, aber er erwähnte auch, dass er kein er, er, nicht erbrochen habe. Er musste sich nicht übergeben, er musste nicht Ja, erbrechen. muss Okay, sich das ist ja schon mal übergeben. was. Genau. Und er sagt, und er sagt auch, dass er unter oder an oder über Insomnie wegen Stress klage. Über Insomnie. Aber dauerhaft? Nee, manchmal Ja. über Okay. Insomnie klage. Und danach Allergien. Er sei nicht allergisch und keine Unverträglichkeiten. Und aber bei der Nox-Anamnese ergab sich Nikotinkonsum seit 20 Jahren halbe Schachtel oder halbe Schachtel und seit den letzten 3 Jahren ein Schachtel. Pro Ja, Tag. pro Tag, ja. Und am Wochenende trinke er 3 Flasche Bier und kein Drogen. Und jetzt Vorerkrankung. Ja, an Vorerkrankungen leide er an chronischen Husten und seit 20 Jahren. Und ansonsten ist es unauffällig. Und er wurde Unterschenkeloperation, wie heißt okay, Unterschenkel Operation wegen Bruch des Beins unterzogen. Ja, also Unterschenkel, wie sagen wir da? Wie heißt ein Bruch? Wadenbein. Ja, wahrscheinlich, Waden oder oder Schienbein, Fraktur, ne? Fibula-Operation. Ja, Frakturoperation im Genau. und Unterschenkel. Wegen Bruch des Beines. Wegen Unterschenkelfraktur? Wegen Unterschenkelfraktur unterzogen. Wurde er operiert, Und ne? deoperiert. Okay. Ja, okay. Und okay, in Und wie der lange ist das her? Familienanamnese fand Wie lange ist diese Operation her? die Operation wurde vor 15 Jahren Genau. Okay. Gut. unterzogen oder operiert. Ja. Okay, in der Familienanamnese fanden sich MI bei dem Vater und der Vater ist an MI gestorben und bei der Mutter ist rheumatische Arthritis bekannt sei Okay. bekannt und okay. Und er nehme gegen Husten Acetylsalicylsäure ein bei Bedarf oder bei Bedarf und auch gegen Kopfschmerzen nehme sie bei Bedarf Aspirin. Nehme er. Und er arbeitet als Spritzkaufmann. Spritzkaufmann. Speditionskaufmann. Achso, Spedition. Ihr habt nicht, Eine ich weiß Spedition ist nicht, eine Firma, die was Waren Spedition. transportiert. Das Ach sind die so. Leute, die großen LKWs haben, Aha. Lastkraftwagen, die Güter von hier nach da bringen und Spedition. die im Augenblick alle Spedition. stöhnen und ächzen unter den hohen Benzinpreisen. Ne? Okay, Spedition Kaufmann. Okay, und er ist geschieden und habe eine Tochter und er lebe mit ihrer Tochter. Mit seiner Tochter. Ist das seine Tochter? Keine Tochter. Und ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Angina pectoris hin. Angina pectoris hin oder aber alternativ kommen in zum Beispiel Myokardinfarktus oder Pneumonie vielleicht oder Herzklang, ja, Myokardinfarktus oder noch etwas. Ich habe noch eine wichtige Frage. Ja. Haben Sie bei dem Patienten notfallmäßig die Vitalparameter bestimmt? Danach muss ich den Patienten Nein, nochmal. ob Sie das gemacht haben. Haben Sie Okay. bei dem Patienten, als Sie ihn aufgenommen haben, notfallmäßig die Vitalparameter bestimmt? Haben Sie ein EKG gemacht? Ja. Okay, ja. Wie war Und das EKG? ich habe auf EKG-Papier gemerkt, dass die 2, die 3 und ABF gibt es ST-Elevation. Das Okay, ja. heißt, dass dafür spricht vor allem Übelkeit, leider eher, und Übelkeit und Brustschmerzen, ja, plötzlich aufgetreten. Und ja, deswegen meine Verdachtsdiagnose ist, könnte oder ist auf Angina Pectoris. Hinterwandinfarkt. Ach so, Ja, okay. hinter, ja. Okay, gut. So, was machen Sie denn jetzt weiter mit dem Myokardinfarkt. Patienten? Okay, zur weiteren Abklärung würde ich gerne untersuchen. Erstmal, ich habe schon EKG schreiben und dann Geschrieben? würde ich gerne Blut geschrieben und würde ich gerne Blut abnehmen und Herz und Lungen abhören. Was, Und auf was gucken Sie denn bei der körperlichen Untersuchung? Allein so vom Aspekt. Inspektion muss ich beobachten, dass der Patient Blasehaut habe. Hat, ja, Zum Beispiel? Blasehaut. Hm? Und Haut, was aha. noch? Und vielleicht manchmal Herzklopfen, manchmal bemerkbar. Ja, also Puls fühlen, natürlich, klar. Pulsfühlen. Ja, Herz abhaken. Was machen, Ja, wonach gucken und Sie noch? Mit den Augen oder Tasten mit den Händen? dann Perkussion kann ich machen, oder? Nein, Nochmal? erstmal Inspektion. Inspektion. Erstmal Inspektion. Ja, Hä? ist noch etwas. Ja, was Alte wäre? Schweißigkeit. Zum Beispiel. Atemschweißigkeit. Aber ich habe schon Angst, gefragt, aber Panikattack, Angst, Blasehaut. das. Und bei den Füßen, was gucken Sie denn da? Bisschen. Füße? Ach so, sind Ihre Knöchel? geschwollene Beine. Ach Beine. so, Ja, sehr gut. ja. Ich habe nicht Okay. gefragt, ja. Aber am meisten nicht Inspektion, nur Palpation oder Ich Kratzen. dachte, Am diese besten. Beschwerden spricht vor allem akute Ah, ja. Notfall. Ja, Ja, aber deswegen gucken. habe ich. Gucken sollte man schon mal da drauf, Ja, ne? Sie haben recht. Ja. Beispiel. Gut, und ja, also EKG haben Sie gemacht. Haben Sie ihm schon Zugang gelegt? Ja. Okay, wichtig, genau. Ja. Dann, was gucken Sie denn im Labor? Was lassen Sie bestimmen? Herzwerte, zum Beispiel CKMB, Troponin, Troponin T, Troponin I Nein, und ein. Troponin Ö oder T. T. Troponin Okay. Ja, und was gucken Sie noch? Wir haben eine Differentialdiagnose noch nicht explizit erwähnt. Das wäre eine Lungenarterienembolie. Passt zwar nicht Achso, so gut, D-Dimer. genau, dann würden wir D-Dimer, sicherheitshalber ja. einmal D-Dimere mitbestimmen, ne? Ja, wir können ein negativer D-Dimer Genau, Lungenembolie genau. ausschließen. Ja. Gut. Und ja, wenn sich jetzt Ihre Diagnose verfestigt, was würde man als nächsten Schritt dann machen? Und dann können wir erstmal 300 Milligramm Aspirin geben, Aspirin geben und dann Heparin sollen wir sofort Dialyse? verabreichen und danach auch Klexan können wir spritzen. Aber ich hab mich nicht erinnert, welche Milligramm. Ja, also müssen wir 5 Milligramm. jetzt auch nicht unbedingt klären, ne? Gut. Ja, und Und danach wir können, falls wir in 2 Stunden den Patienten nicht überweisen können, dann wohin müssen wir überweisen? Fibrinolytik Streptokinas. Ah, okay. In einem Zentrum von PTC, ja, Koronarangiografie Zentrum. Ah ja, okay. Wenn Das können Sie, den ja. Patienten in zwei Stunden. Ah, okay. Also das wäre dann der nächste Schritt, dass man Herzkatheter macht und dann unter Umständen interventionell was macht, ne? Okay. Gut. Ja, dann bin ich gespannt. Machen Sie Ihre Untersuchungen bitte und halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei Herrn Villers rausgekommen ist und wie der weitere Weg ist. Gut, sehr schön. Okay. Vielen Dank. Ich habe schon gesagt, Ihre Anamnese war ja sehr, sehr schön, wunderbar. Vielen Dank. Der schwierigere Teil ist immer das Arzt-Arzt-Gespräch. Und da haben Sie sich aber eigentlich auch sehr wacker geschlagen. So ein paar allgemeine Sachen, die wirklich was mit der Sprache zu tun haben, wollte ich Ihnen sagen. Und zwar einmal im Zusammenhang mit der OP. Man kann entweder sagen, ein Patient wurde operiert. Er hatte also eine Operation am linken Unterschenkel nach einer entsprechenden Fraktur. Oder man kann sagen, das ist dann reflexiv, er hat sich einer Operation unterzogen. Ja, dann, ja, dann ist er praktisch eindeutig im Passiv, ja, und er wurde operiert, ja. Und Können wir so sagen, zum Beispiel, er wurde Blinddarmoperation unterzogen. Das gilt nicht. Das nein, geht nicht. nein, er hat sich einer Blinddarm, also das würde ich immer persönlich. Sich unterziehen bezieht immer den Patienten als die aktive Person ein. Also bei ihm wurde eine Blinddarmoperation durchgeführt, ja. Und was weiß ich, ich kann mich elektiv einer Varizenoperation unterziehen, Okay, ja. alles klar. Dann kann ich sagen, ich gehe dahin und sage, bitte operiert meine Varizen, ja. Aber so würde ich das nicht formulieren. Ich würde das immer eindeutig formulieren. Bei ihm wurde eine Blinddarmoperation durchgeführt. Und das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber das sagen manchmal Kollegen. Und da sage ich auch, das wissen die Leute eigentlich meistens, gerade wenn das Sachen aus der letzten Zeit sind. Operationen, was sagen die immer? Osteosynthese. Ach so, ja, in diesem Fall war das jetzt Osteosynthese, klar. Oder ja, genau. Nein, die Geschichte, Operationen sind nicht bekannt oder so. Wenn man operiert worden ist, weiß man das meistens. Ja, so irgendeine Narbe bleibt ja doch in irgendeiner Stelle und im Gedächtnis weiß man das meistens auch noch, dass man irgendwo mal eine Operation hatte. Und also dann könnte man eben höchstens sagen, durchgeführte Operationen sind nicht bekannt, also wurden keine Angaben dazu gemacht. Oder Ne? Zustand nach. Oder man kann sagen, ja, es besteht Zustand nach Unterschenkeloperation vor 15 Jahren. Das könnte man hier auch sagen. Genau. So, gut. Dann, das war auch witzig. Er sagte, dass er über Insomnie klage. Also der Patient klagt über aktuelle Beschwerden. Ja, klagen heißt immer, sich über etwas beschweren oder etwas als Widrigkeit. So. Und er beschreibt eine Insomnie unter Stress, eine gelegentliche Insomnie unter Stress. Und Stressbedingte Dyssomnie. zum Beispiel, ja. Aber Die dieses mit Stress. dem Klagen, da muss man auch immer aufpassen, dass man nicht den Fehler macht und sagt, er klagt seit 8 Jahren über rezidivierende Bauchschmerzen. Das ist Quatsch. Er klagt ja nicht seit 8 Jahren, sondern er klagt über Bauchschmerzen, die seit 8 Jahren rezidivierend sind. Also man muss immer gucken, worauf bezieht sich das. Also er klagt aktuell über irgendetwas, ja, und er klagt meinetwegen auch über etwas, was schon lange besteht, aber er klagt nicht seit 8 Jahren, ja, Okay, sondern er klagt verstehe. jetzt über etwas, was möglicherweise lange besteht. Aber hier, er sagt, dass er dass er über Insomnie klage, das würde ich so nicht schreiben oder sagen. Dann haben Sie sich ein bisschen schwer getan bei der Gewichtsveränderung? Da haben Sie gesagt, irgendwie, er hat Gewicht nicht zugenommen, aber auch nicht abgenommen oder so. Da kann man auch sehr elegant sagen, sein Gewicht hat sich in letzter Zeit nicht verändert. Den Patienten kann man gut fragen, haben Sie in letzter Zeit zu oder abgenommen? Klar, okay. Dann kann man das entweder genauso sagen, er hat in letzter Zeit weder zu noch abgenommen, oder aber man sagt eben, er beschreibt keine Gewichtsveränderung in letzter Zeit. Ne? Das waren diese Geschichten. Danke. Und sonst haben Sie eigentlich sehr schön gemacht, diese Übergänge. Das hat mir gut gefallen bei der Anamnese, dass Sie am Anfang gesagt haben, ich frage jetzt erstmal zu Ihren Personalien, dann sprechen wir über Ihre Beschwerden. Dann haben Sie da praktisch zugemacht, haben gesagt, wollen Sie mir zu Ihren Beschwerden noch was sagen? Haben dann über Lebensbedingungen und Familienanamnese gesprochen. Und so sind Sie eigentlich auch ganz schön vorgegangen beim Bericht, ja, dass Sie das schön geordnet gemacht haben, so Danke. wie Sie es auch abgefragt haben. Das ist immer ein guter Weg, ne? Und insofern hat mir das eigentlich gut gefallen. Wie gesagt, wenn Sie es nochmal anhören, werden Sie merken, dass Sie bei den Fragen deutlich flüssiger formuliert haben als nachher im Bericht. Aber das ist typisch, würde ich sagen. Das geht, glaube ich, allen so, dass das der einfache Part ist und nachher der Bericht. Aber ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass Sie auch sehr gut verstanden haben, wenn ich irgendwelche Rückfragen hatte. Was Sie vielleicht noch ein bisschen beachten müssen, dass Sie in dem Arzt-Arzt-Gespräch verstärkt Fachbegriffe benutzen. Ja, sie haben nicht. Das erwarten die Prüfer immer. Dr. Günnes ist da ein paar Mal eingestiegen, ich auch ein paar Mal. Ja, also von vornherein das einfach mitliefern und Ja, sie haben nicht. unter Umständen bei den Notizen schon gleich beides aufschreiben. Ja, Ja, sie haben nicht. dann sind sie eigentlich auf der sicheren Seite. Und so eigentlich ist Ja, das ein ich. wichtiger Punkt, dass man das auch unterscheidet sprachlich, das Nicht-Fachgespräch mit dem Patienten, wo wir seine Wortwahl und seine Begriffe aufnehmen, und auf der anderen Seite das Fachgespräch, wo wir oft ja mit einem Wort ganz präzise etwas beschreiben können. Ne? Ja, verstehe. So jetzt Beispiel diese retrosternalen Schmerzen, das ist ja so ein Klassiker Ja, eigentlich. sehr gut. Ne? Ja. Und ja, das Ja. war's.